Ja, es gab mal einen Drachen in Theben, aber das ist ewig her. Damals wagte kein Mensch, sich dem Ort zu nähern, bis eines Tages ein Fürst namens Kadmos aus dem fernen Phönizien vorbeikam. Der Drache machte sich sofort daran, Kadmos Freunde zu töten, weshalb Kadmos auf ihn losging und ihn erlegte. Da tauchte die Göttin Athene auf und befahl Kadmos, dem Drachen die Zähne zu ziehen und sie in den Boden zu pflanzen. Aus den Zähnen sprossen vollbewaffnete Krieger, die mit ihren Schwertern auf Kadmos losgingen. Kadmos warf einen Stein in ihre Mitte, woraufhin sie ihn sofort in Ruhe ließen und sich gegenseitig attackierten. Fast alle kamen dabei ums Leben, nur 5 blieben übrig. Kadmos konnte sie überreden, den Kampf einzustellen und ihm beim Bau einer neuen Stadt zu helfen. Das war die Gründung von Theben. Wir Thebaner sind also Nachfahren eines Drachen. Wir sind Drachenmenschen. Ach, und wie konnten Kadmos und seine 5 Drachenmänner Nachfahren für Theben produzieren? Fragte ein Matrose namens Achilles. Hätte es dafür nicht auch ein paar Drachenfrauen gebraucht? Tja, wenigstens bin ich nicht nach einem Kerl benannt, dem eine alberne kleine Stelle an der Ferse zum Verhängnis wurde, schnaubte Ödipus. Du bist ja nur neidisch, weil du kein Drachenmensch bist. Wieso sollte ich neidisch sein? Achilles warf sich in die Brust. Ich bin nach dem größten Helden benannt, der je gelebt hat. Und ich wurde auf der schönsten Insel der Welt geboren, Ägina. Und weißt du, woher wir Ägineten kommen? Nein, Heraklit schüttelte den Kopf. Nun, eines Tages war die Göttin Hera so wütend auf die Ägineten, dass sie eine Seuche auf die Insel schickte, die sämtliche Bewohner tötete. Was hat das damit zu tun, woher ihr Ägineten kommt? Fragte Heraklit. Lass mich doch ausreden, sagte Achilles genervt. Es ist unhöflich, jemanden mitten in einer Geschichte zu unterbrechen. Wo war ich? Ach ja, bei der Insel, die jetzt komplett menschenleer war. Um sie wieder zu bevölkern, hat der Gott Zeus ein Wunder vollbracht und die Ameisen von Ägina in Menschen verwandelt. Deshalb nennt man uns Myrmidonen, das Ameisenvolk. Wir sind genauso unverwüstlich wie Ameisen und wir dienen unserem König genauso treu wie Ameisen ihrem König. Ameisen haben keine Könige, spottete ein langbärtiger Matrose namens Jona, sondern Königinnen. Außerdem habe ich noch nie gehört, dass Ameisen unverwüstlich sind. Man kann sie doch ganz einfach zertreten. Und bist du wirklich sicher, dass man Ameisen in Menschen verwandeln kann? Das dürfte selbst einem Gott nicht ganz leicht fallen. Wage es bloß nicht, eine Ameise zu zertreten, Jona, schnaubte Achilles. Sonst zeige ich dir, was in uns Ameisenmenschen steckt. Hey, entspann dich, sagte Jona. Ich habe keine Angst vor dir, Achilles. Ich werde vom größten Gott der Welt beschützt. Vom Gott meines Volkes, unserem Vater, der oben im Himmel wohnt. Wir nennen ihn den himmlischen Vater. Früher war mein Volk in Ägypten versklavt, aber Gott hat uns gerettet. Er ließ Frösche auf die Ägypter regnen und die Sonne verschwinden, sodass wir fliehen konnten. Die Ägypter saßen uns mit einer ganzen Schar berittener Soldaten im Nacken, aber der himmlische Vater bewirkte ein Wunder und teilte das Meer, sodass wir trockenen Fußes in ein wunderbares Land namens Kanaan ziehen konnten. Als die Ägypter uns durch das Meer folgten, schloss der himmlische Vater die Fluten wieder und sie ertranken alle. Jetzt weißt du, wo wir Juden unsere Wurzeln haben. »Komisch. Ich war 3-mal in Ägypten«, unterbrach ihn ein Matrose namens Gaius. »Aber niemand dort hat je von dieser Geschichte gehört. Und an sowas wie herabregnende Frösche und ein zweigeteiltes Meer würden sich die Leute doch wohl erinnern, oder?« »Vielleicht haben sie es vergessen«, sagte Jona. »Ist ja schon ewig her.